SWR 2 Wissen. Millionen Computer landen jedes Jahr in Ländern wie Pakistan, China oder Indien zur Billigstentsorgung. Denn dort ist die Gesetzgebung lückenhaft und die Löhne sind niedrig. Als einer der Hauptumschlagplätze des weltweiten Elektronikschrotts gilt die indische Hauptstadt Neu-Delhi. Das giftige Gesicht des Hightech-Mythos. Entwicklungsländer als Computerabfallhalden des Westens. Eine Sendung von Peter Jäggi. Nichts geht mehr ohne Computer. Was heute noch ohne Elektronik auskommt, dem wird schon morgen ein Herzstück aus Mikrochips eingepflanzt. Totale Vernetzung heißt die Vision. Die Allgegenwart von drahtlos miteinander verbundenen Computern und Menschen. Werden in Zukunft Alltagsgegenstände wie Jacken, Brillen, Kühlschränke, Autos und sogar menschliche Körper mit Mikroprozessoren bestückt sein? IT-Großkonzerne wie IBM, Hewlett-Packard und Xerox arbeiten mit Hochdruck an der Realisierung dieser Vision von miniaturisierten, digital vernetzten und miteinander kommunizierenden Mikrochips. Im Jahr 2013 könnte laut IBM für 1 Milliarde Menschen bereits 1 Billion elektronisch aufgerüsteter, vernetzter Gegenstände zur Verfügung stehen. Deutschland produziert jedes Jahr Millionen Tonnen Elektronikschrott. Und je engmaschiger die Digitalnetze werden, desto höher wächst der Elektronikschrottberg. Das Atmen fällt schwer. Beißende Gase liegen in der Luft. Die Augen tränen fast. Und alle paar hundert Meter ein neuer Gestank. Hinter verschlossenen Eisentoren aus Hinterhöfen, die mit hohen Mauern vor neugierigen Blicken schützen, steigen Rauchschwaden auf. Wir sind in Mandoli, einem trostlosen Industriequartier am Rande von Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Es ist fast unmöglich, hinter die Kulissen zu sehen. Denn was dahinter passiert, ist weitgehend illegal. Hier verarbeiten kleine Betriebe Computerschrott und missachten dabei den Schutz von Menschen und Umwelt. Aus Angst, ihren Job zu verlieren, wimmeln die Arbeiter Besucher ab. Trotz der Heimlichkeiten und obwohl alle hier versichern, nein, da gibt es keine solchen Aktivitäten, schleiche ich mich als neugierig-naiver Tourist in einige Vorposten dieser E-Schrotthölle ein. Das Entdeckte ist buchstäblich atemberaubend. In Fässern unter offenem Himmel brennen tonnenweise Isolationen von Computerkabeln, um das darin enthaltene Kupfer zu gewinnen. Frauen kauern mitten im Elektronikschrott beim Mittagessen. Auch Aluminium- und Bleiteile werden im Freien geschmolzen. Die Arbeiter bei den brennenden Kabeln atmen den hochgiftigen Rauch 24 Stunden am Tag ein. Ihre Schlafpritsche steht auf dem Brandplatz. Gearbeitet wird rund um die Uhr. Laut indischer Umweltorganisationen ist Neu-Delhi weltweit einer der Hauptumschlagplätze für Elektronikschrott. Einer, der sich berufshalber mit den Konsequenzen auseinandersetzt, ist Kushal Pal Singh. Er ist Wissenschaftsredakteur am Center for Science and Environment am Zentrum für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi. Eine Nichtregierungsorganisation, die im vergangenen Jahr weltweites Aufsehen erregte, weil sie in indischer Coca-Cola und Pepsi Pestizidrückstände nachgewiesen hatte. Auch Ravi Agarwal kennt die Probleme mit dem E-Schrott. Er ist Direktor von Toxics Link, einer NGO, die sich auf Sondermüll spezialisiert hat. Kushal Pal Singh und Ravi Agarwal über die Arbeitsbedingungen jener Menschen, die in Neu-Delhi Computer verschrotten. Very bad. The horrible working conditions. It's true for the very small industry in India. Es sind absolut schreckliche Arbeitsbedingungen. Die Leute tragen keinerlei Schutz, weder Handschuhe noch brauchbares Schuhwerk. Sie verrichten den giftigen Job mit bloßen Händen. Sie atmen dioxinhaltige Gase ein. Die Unternehmer investieren keine einzige Rupie in Schutzmaßnahmen. Deshalb lohnt sich für sie das Geschäft. Es sind kleine und kleinste Familienbetriebe, die da am Werk sind. Man wohnt zum Beispiel im ersten Stock und arbeitet im Erdgeschoss. Der giftige Rauch durchdringt die Häuser. Man findet diese Familienbetriebe überall dort in Delhi, wo die Ärmsten wohnen, in Familien, in denen es natürlich auch viele Kinder gibt. For example, if you want to take out components on a circuit board, then they'll have a small gas stove there. Zum Herauslösen der Komponenten der Leiterplatte eines Computers dienen den Leuten kleine Gasöfen. In der offenen Flamme wird bleihaltiges Lötblei weggeschmolzen. Monitore werden von Hand zerschlagen und Plastikteile weggebrannt. All das erzeugt giftigen Rauch. Man muss auch sehen, dass diese armen Leute sehr schlecht ernährt sind und deshalb viel anfälliger sind für Krankheiten. Es gibt dort fast täglich Unfälle, die nicht gemeldet werden, da das Business illegal ist und offiziell nicht existiert. So kann man auch keinen vor Gericht zur Rechenschaft ziehen, denn diese Leute schützt kein Gesetz. Sie arbeiten als Tagelöhner, mal hier, mal dort. Zwischen 700 und 3500 Materialien werden im Computerbau verwendet. Darunter Gefahrstoffe, die krebserzeugend sind, das Erbgut verändern und zu Kindern mit Missbildungen führen können. Eine Giftliste aus einem ganz gewöhnlichen Computer. Monitore enthalten Blei und Cadmium. Blei schädigt Leber, Nieren und das Zentralnervensystem. Cadmium reichert sich in Organismen an und ist krebserzeugend. Laserkartuschen und Kondensatoren enthalten polychlorierte Biphenyle, sogenannte PCBs. PCBs reichern sich in Organismen an und können Haut, Leber, Nieren und das Zentralnervensystem schädigen. In Computern sind bis zu 40 verschiedene Kunststoffe enthalten. Einige davon, etwa Kabelisolierungen, setzen beim unsachgemäßen Verbrennen Dioxine frei. Dioxine sind die giftigsten bekannten Schadstoffe. Sie reichern sich in Nahrungsketten und damit im menschlichen Körper an, erzeugen verschiedene Krebsformen und stehen im Verdacht, das Erbgut zu verändern, was zu Kindern mit Missbildungen führen kann. Das vor Jahrzehnten im Vietnamkrieg eingesetzte dioxinhaltige Entlaubungsmittel Agent Orange verursacht noch heute schwere Gesundheitsschäden. Was in Mandalay im Industriequartier am Rande von Neu-Delhi verarbeitet wird, stammt zu großen Teilen aus reichen Industriestaaten. Ravi Agarwal von der Umweltschutzorganisation Toxics Link. Genaue Zahlen haben wir nicht, aber ich würde sagen, mindestens 30-50% unseres untersuchten Elektronikschrotts ist ausländischer Herkunft. Wir befürchten, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren noch wachsen wird. Basler Konvention. So heißt ein UNO-Abkommen aus dem Jahre 1989, das den Giftmüllexport einschränkt und in Entwicklungsländer meist vollständig verbietet. Viele OECD-Länder, vor allem europäische wie die Bundesrepublik, haben die Konvention ratifiziert. Etliche große Industrienationen, darunter die USA, Kanada, Australien und Japan, haben dieses Abkommen jedoch nicht ratifiziert. Nach Angaben von Umweltorganisationen wird ein großer Teil des gesamten elektronischen Schrotts der USA nach China, Pakistan oder Indien exportiert. Je nach Quellen wird gesagt, dass heute weltweit jeder 5. bis 10. Schrottcomputer in den Export gelangt. Die Behörden der USA schätzen, dass zwischen 1997 und 2004 in Nordamerika etwa 315 Millionen Computer ausrangiert werden. Kushal Pal Singh. In den USA kostet das Recyceln eines Computers vielleicht zwischen $10 und $20 pro Stunde. In Indien verdient ein Arbeiter nicht mehr als 60 oder 70 Rupien am Tag, also etwas über $1. Das heißt, in Indien ist die Entsorgung, das Recyceln eines Computers, etwa 20 Mal billiger als in den USA. Im Abfallgeschäft arbeiten viele Frauen und Kinder. Sie erhalten oft noch weit weniger als einen Dollar am Tag. Und ein Tag bedeutet hier 12 bis 14 Arbeitsstunden. Alles ist Handarbeit, für die es keine besonderen Kenntnisse braucht. Alle können sie also verrichten. Und sie bietet eine minimale Existenzgrundlage. Deshalb sind es die Ärmsten der Armen, die im Abfallgewerbe beschäftigt werden. Elektronikschrott gelangt aber nicht nur als Müll nach Indien. Oft wird er stattdessen als großzügiges Geschenk deklariert, berichtet Kushal Pal Singh vom Zentrum für Wissenschaft und Umwelt. A lot of US corporations, a lot of other developed countries from probably from Europe, what corporations? Sehr viele Firmen aus den USA und anderen entwickelten Ländern schicken alte Computer als Geschenke zu uns. Dies unter dem Vorwand, etwas Gutes für Indien zu tun. Zum Beispiel Varna im Bundesstaat Maharashtra. Eine Landwirtschaftsgenossenschaft wollte dort das Management der Zuckerrohrindustrie computerisieren und erhielt etwa 500 Computer aus den USA geschenkt. Als man sie einrichten wollte, entdeckte man, dass die Geräte gar nicht funktionieren. Viele gesponserte Computer laufen nur wenige Monate. Am Ende landen sie alle auf indischen Müllhalden oder bei unseren Schrotthändlern zum Recyceln. Die Importe, die als Donation, als wohltätige Gabe deklariert sind, passieren die Zollkontrollen problemlos. Funktionskontrollen der Computer werden in den Häfen von Mumbai und Chennai, wo die Ware meist ankommt, laut Umweltorganisationen nicht gemacht. Der Zoll kassiere einfach die Gebühren, ohne auch nur einen Blick auf die Rechner zu werfen. Ein Teil des Elektronikschrotts kommt sogar schon in einzelnen Bestandteilen an. Laut Kushal Pal Singh gelangt er auf indirekten Wegen via Golfstaaten nach Indien. Einmal dort angelangt, sei es schwierig bis unmöglich, das Ursprungsland zu ermitteln. Auch Toxics Link hat versucht, die verschlungenen Importrouten des Computerschrotts nachzuzeichnen. Toxics Link-Direktor Ravi Agarwal. It's a complex route and we try to do some tracking. Die Wege sind kompliziert. Wir versuchten, sie zurückzuverfolgen und recherchierten im Internet. Dort fanden wir Händler, die alte Computer ins Ausland verkaufen. Wir entdeckten indische Websites mit Anweisungen, wie die Ware zu deklarieren sei, damit sie den Zoll problemlos passieren kann. Die Wege des Elektronikschrotts sind vielfältig. Wir glauben, dass eine große Menge über den Mittleren Osten nach Indien gelangt. Das geschieht oft durch dortige Briefkastenfirmen, die die Abfallströme dirigieren. Es ist schwierig herauszufinden, von wo die Ware wirklich kommt, da sie unterwegs vielleicht mehrmals den Absender wechselt. In den frühen 90er Jahren kamen riesige Mengen an alten Autobatterien mitsamt ihren Säuren und samt ihrem Blei ins Land. Wir glauben, dass die damals aufgebauten Handelsrouten noch immer existieren und nun für Elektronikschrott genutzt werden. Ravi Agarwal möchte auch die Hersteller der Computer in die Pflicht nehmen. Ich glaube, soziale Verantwortung, Verantwortung von Firmen, das bedeutet vorauszusehen, was nach dem Lebensende eines Produktes geschehen wird. Produkte müssen erstens giftfrei sein und zweitens ein gefahrloses Recycling ermöglichen. Ravi Agarwal redet internationalen Multis ins Gewissen, die ihre Umweltverantwortung bisher nicht in jedem Land gleich ernst nehmen. Viele multinationale Firmen wenden weltweit unterschiedliche Umweltstandards an. Ein und dasselbe Unternehmen kann zum Beispiel in Europa sehr hohe Standards haben. Wenn dasselbe Unternehmen jedoch dieselbe Arbeit in Indien macht, sind die Umweltschutzmaßnahmen oft sehr viel geringer. Ravi Agarwal von Toxics Link setzt zur Verbesserung der Lage aber auch auf die Verbraucher. Nur der Druck der Konsumenten kann etwas ändern, glaube ich. Oft hört man übrigens das Argument, dass höhere Umweltstandards die Preise der Produkte erhöhen würden. Wir glauben nicht so recht, dass dieses Argument zählt. Denn wir haben in der Vergangenheit gesehen, Wenn ein Produkt oder ein System verbessert wird, bedeutet dies nicht notwendigerweise teurere Produkte, weil ja auch der marktwirtschaftliche Wettbewerb eine Rolle spielt. Sie sehen jetzt hier den Berg mit dem Elektronikschrott. Es ist die Menge von ungefähr 300 Tonnen. Wir fahren circa pro Stunde 6 Tonnen. Das heißt, da können Sie sich also ausrechnen. Also am Tag fahren wir circa 50 bis 60 Tonnen. Das heißt also, ein Berg, den Sie hier sehen, ist in einer Woche verarbeitet. Szenenwechsel. Wir stehen in der, laut Eigenwerbung, modernsten Elektronik- und Elektroschrott-Recycling-Fabrik Europas. In der IMARC AG in Regensdorf bei Zürich. Computer, Bildröhren, Drucker, aber auch Kühlschränke und Staubsauger werden erst manuell zerlegt und dann in einem vierstufigen Verfahren in ihre Rohstoffe aufgespalten. Durch den Betrieb führt uns deren Konstrukteur Jochen Apfel. Also Sie können jetzt hier sehen einen Computer. In dem Computer befindet sich besonders eben die große Steuerungsplatine. Auf der Platine drauf ist die Stützbatterie, die sehen Sie also hier drin. Das ist also eine kleine Quecksilberbatterie. Die muss natürlich eben bei dem Verarbeitungsprozess entnommen werden. Die gesamte Leiterplatte beinhaltet Gold. Sie sehen also schön hier am Anfang die vergoldeten Steckkontakte. Die Bauteile, also die Mikroprozessoren, beinhalten Platin und Palladium. Und natürlich die gesamte Platte, die ganzen Kabel, alle Kabelwege werden natürlich überall mit Kupferbahnen gebaut. Das heißt also, da ist natürlich unser Ziel, eben diese Wertstoffe aus diesen Teilen auszubauen. In diese Anlage kommt, vereinfacht gesagt, vorne der PC rein und am Ende verlassen kleine, nach Sorten getrennte Metallkügelchen und zerkleinerte Kunststoffteile das Werk. Eisen, Blei, Kupfer und Gold werden an Hütten verkauft. Schadstoffhaltige Komponenten, wie etwa Kondensatoren, werden aussortiert und zu Hochtemperatur-Sondermüllverbrennungsanlagen gebracht. Doch nicht alles wird recycelt und gelangt in den Kreislauf zurück. Beispiel Kunststoffe. Sie machen rund 30% des Elektronikschrotts aus, jährlich etwa 7000 Tonnen. Diese Kunststoffe können kaum wirtschaftlich recycelt werden. Zum einen enthalten sie teilweise das giftige Brom als Flammhemmer. Zum anderen lassen sich viele Kunststoffe schlecht mischen. Daher wandern diese 7000 Tonnen in Schweizer Müllverbrennungsanlagen. Elektronikschrott-Recycling ist ein Zuschussgeschäft. In der Schweiz wird nur etwa die Hälfte der Kosten durch den Verkauf der getrennten Materialien gedeckt. Die andere Hälfte bezahlen die Verbraucher mit einer vorgezogenen Abgabe auf neu verkaufte Geräte. Das heißt, im Verkaufspreis jedes Elektronik- und Elektrogerätes sind bereits einige Euro enthalten, mit denen die umweltgerechte Entsorgung finanziert wird. Verkaufsstellen, Händler und Hersteller nehmen ausgediente Geräte kostenlos zurück und führen sie Recyclingbetrieben wie der IMARC zu. Das Elektronikschrott-Recycling in der Schweiz gehört zu den besten der Welt. Es ist so vorbildlich, dass sich sogar die neuen EU-Bestimmungen daran orientieren. Denn obwohl in der Union jedes Jahr schätzungsweise 5 Millionen Tonnen Elektronikschrott anfallen, kennen die meisten Mitgliedsländer bis heute kein Gesetz zum Elektronikschrott-Recycling. Dazu gehört auch Deutschland. Im Gegensatz zur Schweiz sind hier die Hersteller und Händler von Computern und anderer Elektronik nicht dazu verpflichtet, alte Geräte zum Recycling zurückzunehmen. Zwar gibt es auch in Deutschland ein professionelles E-Schrott-Recycling. Doch Verbraucherinnen und Verbraucher sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, ihre schrottreifen Computer dort abzugeben. Dieser Giftmüll darf nach wie vor der Müllabfuhr übergeben werden. Das wird sich mit der neuen EU-Gesetzgebung allerdings ändern. Denn bis in 2,5 Jahren soll in der ganzen EU ein Sammel- und Recycling-System für E-Schrott aufgebaut werden. Außerdem werden in neuen Elektronikgeräten gewisse Schadstoffe verboten. Dazu gehören etwa Cadmium oder Lötblei. Zurück nach Indien. Wird sich hier die Lage an der Elektronikschrottfront in Zusammenarbeit mit deutschen und Schweizer Fachleuten bessern? Zumindest haben beide Länder vor kurzem mit dem indischen Umweltministerium, mit örtlichen Nichtregierungsorganisationen und Industrieverbänden einige Projekte in diese Richtung gestartet. Für Deutschland ist Peter Henschel in Neu-Delhi im Einsatz. Der studierte Chemiker, der früher im Umweltbundesamt in Berlin umweltanalytische Labors aufbaute und leitete, ist heute für die GTZ tätig, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Man habe sich, so Peter Henschel, im Rahmen des Arbeitsfeldes Abfallmanagement konzentriert derzeit auf den Elektronikschrott. Und da werden wir mit Expertise von Deutschland, von Europa und Trainingseinheiten, Durchführung von Studien den Partner unterstützen bei der Erarbeitung der notwendigen gesetzlichen Regelungen, um in diesem Feld jetzt tätig zu werden. Vor allem die alarmierenden Zustände in Indien haben die GTZ dazu bewogen. Da werden die arbeitsschutzrechtlichen oder Arbeitsschutzanforderungen eben in keiner Weise berücksichtigt. Und das ist der Auslöser gewesen. Und im Übrigen hat es natürlich auch den Wert, den ein Recycling in diesem Bereich, gerade auch in Indien hat, ist auch ein Auslösefaktor gewesen, in diesem Bereich tätig zu werden. Über die wirtschaftliche Seite des Recycling könnten wir von Indien noch viel lernen. Das meint der Ingenieur Rolf Widmer, der sich auf Schweizer Seite mit dem indischen Elektronikschrott auseinandersetzt. Und zwar für die EMPA, die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt. Also ich bin natürlich sehr, sehr fasziniert von diesem Konzept des Recyclings, das man in Entwicklungsländern findet. Wie bei uns, wir reden von so einer Pyramide, wie man eigentlich mit Wertstoffen umgehen sollte. Das beginnt, dass man avoid, also zuerst mal überhaupt darauf verzichtet, Schadstoffe anzuwenden. Dann vor allem das nächste wäre reuse, dass man also alle Dinge, die man mal kreiert hat, versucht wieder zu verwenden. Und eigentlich erst weiter unten kommen Dinge wie wieder verwerten, dass man also die Rohstoffe zurückgewinnt. Wir sind sehr schlecht am oberen Ende der Pyramide, also das Wiederverwenden. Das ist bei uns etwas, das kaum geschieht, gerade in der Elektronik nicht. Bei uns ist ein großer Teil der Computer, der Elektronik, die fortgeworfen wird, eigentlich noch betriebsbereit, betriebsfähig. Oder zumindest wären es kleinere Reparaturen, die es wieder verwendbar machen würde. Bei uns geht alles in den Müll. Und man verwertet es so, dass man hinten noch die Rohstoffe dann neu gebraucht. Wenn man in Indien ist, ist es faszinierend zu schauen, wie sich ein kaputter Computer desintegriert, Schritt für Schritt für Schritt. Und alles, was irgendwie noch geht, wird als Bauteil wieder in den Prozess zurückgenommen. Das heißt, die Lebensdauer eines Computers, jetzt akkumuliert auf alle Komponenten, ist um ein Vielfaches höher als bei uns. Also sind sie da eigentlich uns viele Jahre voraus. Die EMPA leitet im Auftrag der Schweizer Regierung ein Forschungsprojekt, das in einer ersten Phase auch in Johannesburg, Pretoria und Beijing läuft. Titel: Wissenspartnerschaft mit Entwicklungs- und Schwellenländern im Recycling von Elektronikschrott. Vor allem wollen die Initiatoren die Gefahren für Mensch und Umwelt verringern. Und zwar ohne die Attraktivität des Elektronikschrottgeschäftes zu verringern. Dazu gehört etwa das gefährliche Verbrennen von Kabelisolationen durch unbedenklichere Methoden zu ersetzen. In einem ersten Schritt wird ein interaktives Elektronikschrotthandbuch erarbeitet. Es wird im weltweiten Web all jenen zur Verfügung stehen, die neuestes E-Schrott-Recycling-Wissen und Anregungen zum Handeln suchen. Bei Projekten wie diesem geht es nicht darum, im Westen bestehende Systeme eins zu eins zu übernehmen. Dies wäre unrealistisch und würde an den unterschiedlichen Rahmenbedingungen in der anderen Kultur scheitern. In Indien denkt man inzwischen über ein Pfandsystem nach, bei dem jeder, der ein Gerät zurückbringt, Geld dafür bekommt. Doch auch die Arbeiter in den Elektroschrottbetrieben sollen künftig stärker vom Recycling profitieren, sagt Rolf Widmer. Also was sicher ein gewaltiger Unterschied ist, ist die Lohnkosten, die dazu führen, dass man bei uns, was immer für Prozesse im Spiel sind, die möglichst automatisiert, Leute möglichst draußen hält. Das ist gerade das Gegenteil. Wenn man unter einem Dollar im Tag verdient, kann man natürlich viel mehr händisch machen. Damit steigen aber meistens auch die Gefahren für die Leute und sinkt der Ausbildungsstand der Leute. Das heißt, ein Hauptfokus muss sein, Ausbildung für Menschen zu machen. Weshalb engagieren sich Länder wie Deutschland und die Schweiz in der Verbesserung der Elektronikschrottlage in Entwicklungsländern wie Indien? Aus wirtschaftlichen Interessen? Zur Motivation für dieses Umweltengagement heißt es im zuständigen Schweizer Bundesamt, dass man an einer sauberen Umwelt interessiert sei, weltweit, und an funktionierenden Ökosystemen und Handelsmöglichkeiten. Denn langfristig gesehen seien nur umweltbewusst produzierende Partner international taugliche Handelspartner. Am Schluss noch einmal zurück zu den Frauen, Männern und Kindern und ihrer gefährlichen Arbeit in den Schrotthaufen von Indien. Wo jedes Jahr Millionen ausgedienter Computer aus Industrienationen billig entsorgt werden. Was dies für die Ärmsten bedeutet, die am Ende der Kette für ein paar lumpige Rupien die Drecksarbeit verrichten, dazu noch einmal Kushal Pal Singh und Ravi Agarwal. Zwei Vertreter von Nichtregierungsorganisationen aus Neu-Delhi. Toxic fumes actually come out, dioxins and all this. And in India, studies have found dioxin in mother's milk. Wenn die Arbeiter Kabel verbrennen, entweicht giftiger Rauch und es werden Dioxine freigesetzt. Indische Studien haben Dioxin in der Muttermilch gefunden. Nobody's really thinking about their health. It's something, the computer's gone, it's finished. Niemand kümmert sich um die Gesundheit dieser Menschen. Wenn ein Computer ausgedient hat, will ihn keiner mehr, er wird zu Schrott. Diese Menschen werden als Teil dieses Schrotts behandelt, so wie die Ärmsten der Stadt. So existieren auch sie schlicht nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ich denke, Organisationen wie die unsere sollten diese Menschen ins Bewusstsein bringen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass wir es hier mit einer problematischen Umweltgeschichte zu tun haben, mit einer Geschichte auch, bei der es um soziale Gerechtigkeit geht. In SWR 2 Wissen brachten wir das giftige Gesicht des Hightech-Mythos, Entwicklungsländer als Computerabfallhalden des Westens, eine Sendung von Peter Jeggi. Morgen in Wissen, da geht es um den steinigen Weg zum Ökotourismus.